haben uns dann aber aus zwei Gründen, es gibt noch andere, aber zwei wichtige Gründe dafür entschieden, dieses Buch zu schreiben. Denn erstens, wenn man in deutschen Zeitungen etwas über die Kurdinnen liest, dann passiert es meistens aus zwei Frames. Also entweder sind Kurden Terroristen, PKK-Verbot, Gewalt, Anschläge und so weiter, oder Kurden sind Opfer des sogenannten Islamischen Staates oder auch der Autokratie in der Türkei. Und uns geht es mit diesem Buch darum, den Bereich des Sagbaren, also das, was man sich in der Öffentlichkeit über Kurdinnen und vor allem auch über die kurdische Freiheitsbewegung erzählen kann, dass man diesen Bereich des Sagbaren öffnet und erweitert. Also zum Beispiel, dass die kurdische Freiheitsbewegung im Nahen und Mittleren Osten eine Bewegung ist, die versucht, diese Gegend zu demokratisieren, also eine ganz große soziale Bewegung gleichzeitig auch ist. Das ist der erste Grund, also das Narrativ verändern, das über die Kurdinnen hier in Deutschland herrscht. Und zweitens, ich weiß nicht, wie es in Gießen war in den letzten Monaten, wenn ihr demonstriert habt gegen den Angriffskrieg zum Beispiel. In München ist es oft so, dass dann Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, was demonstriert ihr hier? Ihr stört uns hier beim Shoppen oder ihr stört uns hier mit unserem SUV, wir kommen jetzt hier nicht durch wegen euch. Wir wollten mit diesem Buch auch deutlich machen, dass die kurdische Frage, die zwar von hier weit weg erscheint, aber sehr, sehr eng verbunden ist mit dem Westen, mit der Europäischen Union und vor allem auch mit der Bundesrepublik Deutschland. Ihr habt wahrscheinlich in den Medien gelesen, dass Angela Merkel gestern in Ankara war. Ich glaube, ein ungeheurer Skandal, was da passiert ist, weil sie das erste Mal gesagt hat, dass sie sich vorstellen könnte, Gelder zu geben, um die Türkei bei der rechtswidrigen Besatzung in Nordsyrien zu unterstützen und dort zum Beispiel Unterkünfte für Geflüchtete zu bauen. Also das ist nichts anderes als die Legitimation von ethnischer Säuberung. Und ich glaube, deshalb haben wir eine ganz große Verantwortung, auch uns hier mit dieser Frage zu beschäftigen und hier in Deutschland, in einem der Kernländer des Kapitalismus, dafür zu sorgen, dass diese Frage auf die Tagesordnung kommt. Das Buch liegt ja auch da hinten aus. Ihr könntet euch jetzt denken, okay, das haben zwei Wissenschaftler geschrieben, okay, ich bin auch sehr aktivistisch unterwegs, aber trotzdem, es könnte also recht trocken sein. Wir haben versucht, dieses Buch bewusst nicht trocken zu schreiben. Und wie haben wir das gemacht? Indem wir für dieses Buch mit 12 Menschen gesprochen haben, die irgendwie mit der kurdischen Frage zu tun haben. Also wir haben zum Beispiel mit Peter Schaber gesprochen, den kennt ihr vielleicht vom Lower Class Magazine, der 2017 an der militärischen Befreiung von Raqqa teilgenommen hat. Wir haben mit Rosa Burç gesprochen, eine esidischstämmige Politikwissenschaftlerin, die gerade in Florenz promoviert. Und sie hat uns ihre Geschichte erzählt und wir haben auch mit Ismail Küpeli gesprochen, der ein türkeistämmiger Journalist ist und der uns seine Version der Geschichte erzählt hat. Und über ihre Lebensgeschichten erzählen wir die kurdische Frage. Also es wird dadurch auch sehr, sehr, sehr plastisch. Und ich empfehle euch, wenn ihr immer noch nicht sicher seid, ob dieses Buch sich lohnt zu kaufen, schaut mal rein, da sind auch ganz, ganz viele Bilder drin. Und immer wenn man denkt, es ist ganz viel Text, dann kommt immer zur richtigen Zeit ein Bild und man kann weiterblättern. Ja, vielleicht noch ein Punkt, bevor ich anfange. Das Buch behandelt schwerpunktmäßig die Neuzeit, also was ist in den letzten 5 bis 10 Jahren in der Türkei passiert. Aber als wir diese Kapitel geschrieben haben, haben wir recht schnell gemerkt, dass man die Neuzeit eigentlich nur dann verstehen kann, wenn man in die Geschichte zurückschaut, wenn man sich zum Beispiel die Gründungszeit der Türkischen Republik anschaut und sieht, was damals passiert ist, um zu verstehen, wieso die Politik, wieso dieser Konflikt heute noch da ist. Genau, ich habe schon gesagt, es wird ungefähr 1 Stunde gehen. Ich glaube, es sind heute so ungefähr 65 Minuten, weil ich noch ein paar aktuelle Dinge sagen will über die aktuelle Entwicklung in der Region nach dem Angriffskrieg. Ich habe aber viele Bilder mitgebracht, sodass es nicht zu lang sein dürfte. Es sind auch nicht jetzt eben 60 Minuten, in denen nur gelesen wird, sondern es sind 4 Teile. Es sind 2 Leseteile, a 13, 14 Minuten und 2 Vortragsteile, damit es sozusagen sich die Waage hält. Die Vortragsteile gehen eben eher auf die aktuelle Politik ein und die Leseteile auf die Vergangenheit. Ich hatte ja schon gesagt, dass es heute vor allem auch um Ismail Küpeli und seine Geschichte gehen wird. Er trägt den heutigen Abend, ihr werdet ihn auch gleich auf einem Foto sehen. Dieses Kapitel, das ich euch vorlesen will, ist das zweite. Es heißt Die kurdische Frage von Duisburg aus gesehen. Also wir sind jetzt nicht in Kurdistan, sondern wir sind in Duisburg. Und ich werde immer wieder auch so ein paar Teile auslassen. Wenn ich das mache, dann sage ich das kurz an. Ismail Küpeli hat Jonas mitgebracht. Es sind noch Ferien in Duisburg. Jonas ist blond und hat ein Buch dabei. Im Tal der Dinosaurier. Er kennt das auswendig, aber man weiß ja nie. Wird vielleicht langweilig, wenn die Erwachsenen reden. Sein Vater wird ihn dann einmal kurz fortschicken aus dem kleinen Garten, hinein zum Wirt. Jonas soll diese Sachen nicht hören, noch nicht. Er kommt erst in die vierte Klasse. Vielleicht hätten wir doch zurückgehen sollen bis zu den Gründungsmythen, die sich die Kurden erzählen. Nicht ganz bis zu den Dinosauriern, aber fast. In einer dieser Geschichten gibt es einen Drachenkönig, Sohak, Herrscher im Land Shahrazur, der jeden Tag zwei Kinderhirne fordert. Seine Untertanen können da nicht viel machen, denn dieser Sohak hat Schultern, aus denen Schlangen wachsen. Eine rechts und eine links, für jede ein Kinderhirn am Tag. Nicht ganz so gut sind offenbar Sohaks Augen und sein Kopf. Jedenfalls merkt er nicht, dass ihm die Menschen in seinem Palast hin und wieder Lammhirn unterjubeln. Kinder gerettet, in die Berge geschickt und dort ein Volk gegründet. Die Kurden. Dieser Sohak wird übrigens von einem Schmied erschlagen, von Kawa, der all seine Lieben an den Drachenkönig verloren hatte und mit dem neuen Bergvolk ausgezogen war, das Monster zu töten. Die Kurden wissen auch, wann Kawa zum Hammer griff. Am 21. März im Jahr 612 vor unserer Zeit. Die Saurier sind da schon fort, wie man weiß, aber Jonas hätte diese Geschichte bestimmt gefallen, zumal sie auch von den Freudenfeuern handelt, die frohe Kunde vom Tod des Tyrannen überall verbreiten. Die Kurden feiern am 21. März Newroz, ihr Neujahrsfest, ihr Frühlingsfest, mit Feuer, wie sonst. Der Tag des Neuanfangs, der Tag, an dem Sohak starb, der Tag auch, an dem die Meder Ninive erobert und zerstört haben sollen, die Hauptstadt der Assyrer am Tigris, fast dort, wo heute Mossul liegt, die größte Stadt, die der Islamische Staat je kontrolliert hat. Das mit den Medern ist so eine Sache und das mit Sohak, dem Drachenkönig, natürlich erst recht. Geschichte verspricht Legitimation. Eine lange und ruhmreiche Geschichte vor allem. Die Meder haben lange geherrscht in der Region, die heute teilweise Iran heißt und teilweise Irak. Die Herren von Asien, schreibt Kardobokani. Solche Vorfahren wünscht sich jeder. Nur so ganz genau kann das niemand wissen. Was Archäologen finden, kann von diesem Stamm sein oder von jenem. Und was später aufgeschrieben wurde, von Herodot zum Beispiel, könnte wie das Dinosaurierbuch von Jonas gut und gerne in der Reihe Das magische Baumhaus erscheinen, mit ein paar hübschen Bildern, versteht sich. Nationen sind nicht einfach da. Nationen werden geschaffen. Nationen sind ein kulturelles Produkt, entstanden Ende des 18. Jahrhunderts, als Bücher, richtige Bücher, alte Gewissheiten verschwinden ließen. Dass Herrschaft naturgegeben ist zum Beispiel und von Gottes Gnaden oder dass die Gelehrten die Wahrheit gepachtet haben. Benedict Anderson hat die Nation als Erfindung beschrieben, als eine Gemeinschaft, die sich vor allem auf Sprache stützt, auf eine gemeinsame Sprache und als ein Produkt unserer Vorstellungskraft. Das stimmt einerseits, weil keine Deutsche alle anderen Deutschen kennt und auch niemals kennenlernen wird. Die deutsche Nation gibt es nur in unseren Köpfen. Andererseits verwischen Begriffe wie Erfindung oder Vorstellungskraft den Link zur Macht. Das Interesse, das die Herrschenden an der Idee haben, es gebe so etwas wie einen kameradschaftlichen Verbund von Gleichen. Trotz aller sozialer Ungleichheit, trotz aller Ausbeutung des einen durch den anderen. Die Nation, dafür ziehen Menschen in den Krieg und sterben. Einfache Menschen. Die Nation weist über uns selbst hinaus in alle Ewigkeit. Eine Gemeinschaft, die selbstlos zu sein scheint, so natürlich wie die eigene Hautfarbe. Man wird als Frau geboren, weiß, Ende des 20. Jahrhunderts und als Deutsche, Russin, Kurdin. Kein Neugeborenes wählt bewusst die Nation, zu der es gehört. Nationen werden von oben geschaffen, sagt Eric Hobsbawm. von Staaten, von charismatischen Führern, von intellektuellen Eliten, müssen aber trotzdem von unten analysiert werden, weil sich die Hoffnungen, Interessen und Bedürfnisse der kleinen Leute mit ihnen verbinden. Wenn Sohag zur Universität gegangen wäre, dann hätte er wahrscheinlich eine Nation erfunden und kein Hirn fressen wollen. Die Geschichte des Volkes, das von den Medern abstammt und vielleicht sogar von Kindern geschaffen wurde, die einem Ungeheuer entkamen, ist eine schöne Geschichte. Eine der ältesten Gemeinschaften der Welt, schreibt Kardobokani über sein Volk. Kurdistan, das sei das Zweistromland, der Ort, an dem Ackerbau und Viehzucht erfunden wurden, der Ort, an dem das anfing, was wir Zivilisation nennen, an dem später Babylon stand und an dem sich die großen Handels- und Verkehrswege des Altertums kreuzten. Sohag und die Meder, das ist auch Rebellion, ein Aufstand gegen überirdische Mächte und gegen hegemoniale Herrscher wie die Assyrer. Rebellion und Aufstände sind das Thema von Ismail Küpeli, dem Vater von Jonas, der gerade eine Dissertation schreibt über die ersten Jahre der modernen Türkei, über die 20er und 30er Jahre. Dazu gleich mehr. Was Ismail Küpeli herausgefunden hat, passt nicht wirklich in die Traditionslinie, die mit einem Drachen und den ruhmreichen Medern anfängt und bis zu Saddam Hussein, Recep Tayyip Erdogan und dem Islamischen Staat reicht. Vorher ist etwas zu Kurdistan zu sagen. Zu einem Wort, das nach Staat klingt, Afghanistan, Turkmenistan, und doch nie für einen Staat stand und auch die Geografen eher zu verwirren scheint. Die Landkarten jedenfalls, die Google auswirft, sehen alle irgendwie verschieden aus. Mal gibt es ein Stück Mittelmeerküste und mal nicht, mal ist etwas mehr von der Türkei weg und mal etwas weniger. Karl May ließ seine Helden Kara Ben Nemsi und Haji Halef Omar durchs wilde Kurdistan reisen und mit den Jesiden gegen die Türken kämpfen. Aber das gehört eher in die Kategorie Dinosaurier und magisches Baumhaus. Sicher ist, eine Region oder Landschaft mit dem Namen Kurdistan gibt es seit etwa 1000 Jahren. Die Perser hatten eine Provinz, die so hieß, und die Osmanen auch. Was damals als Grenze festgelegt wurde, hat sich bis heute fast komplett auf den Landkarten gehalten. Iran auf der einen Seite, die Türkei und der Irak auf der anderen. Kardobokani schiebt das alles auf die Geografie. Die Geografie, das sind vor allem die Berge. Hunderte Gipfel, von denen die gewaltigsten über 5000 Meter hoch sind. Am Ararat soll die Arche von Noah gestrandet sein. Noch so eine Geschichte. Karl May jedenfalls hat nicht umsonst vom wilden Kurdistan gesprochen. Abgelegen, unwegsam, unzugänglich, tiefe Schluchten, lange, lange Schnee und winzige Dörfer, die sich an Abhänge klammern. Schwer zu erreichen für jede Regierung, für jede Verwaltung, für jeden religiösen Führer. Dort, wo überhaupt niemand hinkam, außer Helden wie Kara Ben Nemsi und Haji Halef Omar vielleicht, dort konnten einheimische Glaubensgruppen wie die Jesiden überleben, schreibt Kardobokani. Es braucht keinen Mythos, um zu verstehen, warum die Kurden bis heute anders sind als ihre Nachbarn, trotz all der Herrscharen und wandernden Völker, die ihre Spuren im Erbgut hinterlassen haben. Man muss nur diese Berge sehen und sich vorstellen, dort zu leben. Wahrscheinlich in Gießen nicht so leicht. Schon das Nachbartal unerhört fern, es sei denn, man steht auf tagelange Fußmärsche oder nimmt den elendlangen Umweg über das Provinzzentrum. Ismail Küpeli ist kein Kurde und in Bursa geboren, weit weg von den Bergen, etwas südlich von Istanbul. Die kurdische Frage gehört trotzdem zu seiner DNA, zu seiner Familiengeschichte. Meine Eltern sind Aktivisten, Linke. Sie sind nach Deutschland geflohen mit mir und mit meinen Geschwistern. Hierher, nach Duisburg. Er erzählt von dem blutigen Krieg, den es seit 1984 in der Türkei gab, nicht nur in den kurdischen Gebieten im Südosten des Landes, sondern auch im Westen. Es gab Angriffe auf Oppositionelle jeder Art, sogar Hinrichtungen auf offener Straße. Das ist noch nicht die Geschichte, die Jonas nicht hören soll. Fortgeschickt wird er erst, als es um das geht, was in den 20er Jahren passiert ist. Um das, was Ismail Küpeli in den Akten gefunden hat, in den Dokumenten von Staat und Armeeführung, die aus der Türkei herausgebracht worden sind. Zurück in die frühen 90er Jahre. Ismails Eltern sind in einer leninistischen Partei. In Istanbul müssen sie um ihr Leben fürchten. Die Flucht bringt den Teenager zur deutschen Antifa mit 14 oder 15, als er die neue Sprache endlich sprechen kann. Solingen, Mölln, Rostock, Lichtenhagen und all das, was danach noch kam. Ich wollte etwas tun, hier in Deutschland und nicht in der Türkei. Diese Angriffe abwehren. Ich habe mich als Antifaschist verstanden. Die Geografie schlägt jetzt einen Purzelbaum. Von der Antifa in Duisburg ist es nicht mehr ganz so weit zu den Kurden wie von Bursa oder Istanbul. Ein Teil der Leute, die ich hier kannte, sind nach Kurdistan gegangen, um mit der PKK zu kämpfen. Einige sind dafür auch gestorben. Das hat viel mit uns zu tun, mit türkischen Antifaschisten, die versucht haben, sich mit den Deutschen zu verbünden. So kam diese Weltregion hier überhaupt erst auf die Landkarte. Die deutsche Antifa bringt Ismail Küpeli wieder in die Türkei. Gedanklich zumindest. Die Themen sind nicht voneinander zu trennen. Wenn man hier eine Gedenkaktion für PKK-Kämpfer organisiert, bekommt man Schwierigkeiten, weil der Staat das nicht mag. Umgekehrt ist man schnell bei der Türkei, wenn man sich für die dritte Welt einsetzt und für soziale Bewegungen. Merkwürdig. In diesen 90er Jahren kennt sich kaum jemand aus mit der Türkei. Zumindest nicht in dem Milieu, in dem sich Ismail Küpeli in und um Duisburg bewegt. Kaum jemand beschäftigt sich intensiv mit der Türkei. Kaum jemand spricht Türkisch. Ismail Küpeli ist so Türkei-Experte geworden. Gegen seinen Willen. Ein bisschen zumindest. Wenn die Grauen Wölfe hier in NRW einen Kongress haben und die hiesigen Antifas nicht in der Lage sind, die Inhalte zu verfolgen, dann hast du ein Problem. Dann beginnst du zu vermitteln. Wer sind diese Grauen Wölfe? Wie stark ist die Gruppe und was steckt hinter ihrer Ideologie? Die Wikipedia antworten: türkische Rechtsextremisten, Todfeinde der PKK und aller Kurden, in Deutschland von drei Dacher-Organisationen vertreten, 2017 immerhin knapp 20.000 Mitglieder, die die Türkei als Kern einer Nation sehen, zu der alle Turkvölker gehören und damit weite Teile Asiens. Ismail Küpeli sagt, die Türkei muss sich verändern, Zentralstaat, Einheitsstaat, Staat nur der Türken, das hat keine Zukunft. Wenn es so weitergeht, haben wir alle 20, 30 Jahre bewaffnete Konflikte und eine Autokratie auch für die Türken. Wir müssen das Zusammenleben anders strukturieren. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der man fair und friedlich miteinander umgeht und in der ethnische Fragen unwichtig werden. Du kannst nicht in einem Teil des Landes Demokratie spielen und andere Teile massiv unterdrücken. Ich glaube, dieses letzte Zitat ist ein ziemlich wichtiges Zitat und man muss mittlerweile darüber hinausgehen. Also mittlerweile herrscht in keinem Teil der Türkei mehr Demokratie und die Diktatur hat sich meiner Einschätzung nach vollends durchgesetzt und es gibt aus zwei gesellschaftlichen Lagern nur noch Widerstand, die zwar nicht zu unterschätzen sind, aber es sind eben nur noch zwei Lager. Ich glaube, das erste Lager, aus dem Widerstand kommt, ist die organisierte Frauenbewegung in der Türkei. Jetzt am 8. März werden wir wieder sehen, wie zehntausende Frauen zum Beispiel in Istanbul auf der İstiklal-Straße auf die Straße gehen. In den letzten zwei Jahren wurden sie immer von der Polizei weggeknüppelt, aber trotzdem waren sie da. Also das eine gesellschaftliche Lager, die Frauenbewegung, die noch Widerstand leisten. Und das andere Lager, wo es auch sehr, sehr enge Überschneidungen gibt, ist die kurdische Freiheitsbewegung in all ihren Facetten. Ich glaube, das letzte Mal, wo der Diktatur einen Dämpfer versetzt worden ist, waren die Kommunalwahlen jetzt im März 2019, als eigentlich alle großen kurdischen Städte in Nordkurdistan, Osttürkei in die Hand der Linkspartei HDP gekommen sind, weil sie dort überall Wahlsiege eingefahren hat. Und auch ihre Wahlstrategie war ja so, dass sie im Westen des Landes keine Bürgermeisterkandidaten aufgestellt hat, um damit indirekt die Kandidaten der kemalistischen Opposition zu unterstützen und so auch Ankara, Istanbul, Izmir gewonnen werden konnte. Die Antwort der AKP ließ nicht lange auf sich warten. Im August, September, seit diesen Monaten werden von den insgesamt 60 gewählten kurdischen HDP-Bürgermeisterinnen diese nach und nach abgesetzt. Ihr seht hier die bekanntesten, die abgesetzt worden sind. Einmal links Ahmet Türk von Mardin, der Bürgermeister. Ganz rechts Bedia Özgökçe von Van. Und in der Mitte Selçuk Müziraklı von Diyarbakır. Diyarbakır ist die größte kurdische Stadt mit mehr als 1 Million Einwohnerinnen. Diese wurden abgesetzt. Es gab dagegen Proteste. Irademe Dokunma steht da drauf. Das heißt, lass mir meinen politischen Willen oder fass meinen politischen Willen nicht an. Ihr seht hier, wie der Bürgermeister der größten kurdischen Stadt von der Militärgendarmerie in Untersuchungshaft genommen wird und seitdem seit 3-4 Monaten im Knast sitzt. Eigentlich gibt es gar keine demokratischen Räume mehr in der Türkei. Ihr seht hier ein Bild, wie HDP-Abgeordnete versucht haben, im Herbst, das war im Oktober oder November, in Istanbul Flugblätter für eine Konferenz zu verteilen. Und ihr seht hier, wie sie von der Polizei umringt sind. Ich glaube, die Zahlen sind ziemlich krass, wenn man bedenkt, dass seit Juli 2016, seit dem sogenannten Putschversuch, mehr als 15.000 Mitglieder der HDP kurz-, mittel- oder langfristig inhaftiert worden sind. Der bekannteste ist hier, Selahattin Demirtas. Links seht ihr ihn am Tag oder kurz nach seiner Festnahme am 4. November 2016 und rechts 3 Jahre später am 4. November 2019. Das hat seine Frau, die ihr da rechts seht, auf Twitter veröffentlicht. Beide Fotos sind aus dem Gefängnis, aber ich finde, sie zeigen auch, dass er nicht gebrochen ist, wie eigentlich auch so viele andere politische Gefangene. Diese Situation, wie sie momentan in der Türkei ist, war ja nicht immer so. Vielleicht erinnert ihr euch, dass es von ungefähr Dezember 2012 bis Mitte 2015 einen sogenannten Friedensprozess gegeben hat, also eine Zeit, in der der türkische Staat indirekt Verhandlungen mit der kurdischen, mit der bewaffneten kurdischen Freiheitsbewegung aufgenommen hat, mit dem Kalkül, diese zu schwächen. Aber dieses Kalkül ist nicht aufgegangen. Im Gegenteil, während die Waffen geschwiegen haben, ist vor allem die kurdische Zivilgesellschaft und auch die türkische Linke sehr, sehr stark geworden. Ich glaube, auch die Gezi-Proteste waren eine Folge davon, dass man nicht immer nur noch auf den Krieg fokussiert war, sondern eben auch Raum hatte, um an anderes zu denken. Und ein Ergebnis dieses Erstarkens der Zivilgesellschaft war, dass am 7. Juni 2015, am Sonntag der Parlamentswahlen, der vorletzten, die HDP mit mehr als 13% der Stimmen ins Parlament einzieht und damit auch die absolute Mehrheit der AKP verhindert und sie eigentlich dazu gezwungen wäre, eine Koalitionsregierung zu bilden. Dazu ist sie nicht bereit, das kann sie auch aufgrund ihrer Struktur gar nicht, weil sie mittlerweile eigentlich eine zum Staat gewordene Partei ist und sie hat bereits in den Monaten vor diesen Juniwahlen ein Konzept ausgearbeitet wo sie gedacht hat, so kann sie sich die alleinige Macht sichern. Und dieses Konzept basierte auf gezielt hervorgerufenen Krisen und einer gezielten gesellschaftlichen Polarisierung, um sozusagen die Gesellschaft in zwei Lager zu spalten. Auf der einen Seite die Terroristen in Anführungsstrichen und auf der anderen Seite die guten türkischen Nationalisten. Und dieses Konzept der gezielten Eskalation wird eigentlich begonnen am 5. Juni umzusetzen, also 2 Tage vor den Parlamentswahlen, als auf der Abschlusskundgebung der HDP eine Bombe in Diyarbakir explodiert, 4 Menschen in den Tod reißt und Hunderte verletzt. Und das war eigentlich schon die Ankündigung dafür, dass die AKP die Wahlergebnisse nicht wirklich anerkennen wird, sondern die Situation eskalieren lassen will. Weiterer Höhepunkt, wenige Wochen später, dieser Eskalation war am 20. Juli, als sich inmitten einer sozialistischen Jugenddelegation in Suruç, das ist die Partnerstadt von Kobane, genau gegenüber gelegen, ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengt und von diesen Genossinnen und Genossen 34 mit in den Tod nimmt. Das hatte mich damals auch sehr, sehr stark getroffen, weil ich eigentlich Teil dieser Delegation sein sollte, aber weil ich auf einer Yekeke-Delegation 2 Monate davor in der Stadt war, abgesagt hatte. Ich war trotzdem zu diesem Zeitpunkt in der Türkei und das war wirklich nicht so einfach auszuhalten in diesen Tagen. Danach eskaliert die Situation komplett. Die türkische Luftwaffe bombardiert Teile des Kandil-Gebirges, das ist im Nordirak, Südkurdistan, dort, wo die PKK Teile ihrer Hauptquartiere hat. Und damit ist auch klar, dass dieser sogenannte Friedensprozess Geschichte ist. In vielen deutschen Medien konnte man in diesen Tagen immer von einem Wiederaufflammen des türkisch-kurdischen Bürgerkrieges lesen. Ich halte diese Begrifflichkeit für falsch, weil sie den Eindruck erweckt, dass man 2 gleich starke, gleichberechtigte Kräfte gegeneinander kämpfen hat. Aber dieser Krieg ist ein asymmetrischer Krieg. Auf der einen Seite der türkische Staat, die zweitgrößte NATO-Armee, die es gibt. Und auf der anderen Seite ein paar nur sehr spärlich bewaffnete Aufständische und vor allem die kurdische Zivilbevölkerung. Was die AKP und den türkischen Staat in diesen Monaten Juli, August, September 2015 noch zusätzlich auf die Palme bringt, ist, dass sich viele kurdische Städte mit ihrer erstarkten zivilen kurdischen Bewegung in diesen Städten sagen, okay, wenn eine Lösung mit dem türkischen Staat nicht möglich ist, dann erklären wir uns jetzt für demokratisch autonome Zonen und regeln unsere Dinge selber. Das war eher eine symbolische Autonomieerklärung, aber dennoch, anstatt Gespräche aufzunehmen seitens des türkischen Staates mit diesen Forderungen nach mehr einer Regionalisierung und Föderalisierung der Staatsstrukturen, wird das türkische Militär eingesetzt. Es werden mehrere kurdische Städte vom türkischen Militär umzingelt. Es werden Ausgangssperren verhängt, sodass die Bevölkerung nicht auf die Straße kann. Und diese Städte werden aus der Luft und vom Boden beschossen, und zwar massiv beschossen. Ich zeige euch mal Bilder, wie das damals aussah. Ich zeige die immer ganz bewusst, weil ich das Gefühl hatte, dass es fast eine Art Medienblockade in diesen Monaten gab in Deutschland, weil diese Bilder es nicht geschafft haben, nach Deutschland zu kommen und im Publikum immer Leute sitzen, die noch nie gesehen haben. Das ist die Stadt Schirnak zum Beispiel. Hier noch ein anderes Bild. Schirnak wurde fast zu 70% zerstört und sah nach dem Wegräumen der Trümmern so aus. Das war eine der Einkaufsstraßen damals hier. Ja, gibt's nicht mehr. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ihr seht hier ein Beispiel aus Yüksekova, was eigentlich auf Kurdisch Gewer heißt. Die ganzen Namen wurden ja umbenannt in den 20er, 30er Jahren. Hier seht ihr Cizre. In Cizre ist es zu einem ganz besonders schweren Massaker gekommen, als sich mehrere Dutzend Zivilisten, die dort gewohnt haben in den Stadtteilen, als sich politische Aktivisten, teilweise auch verletzte, bewaffnete Kurdinnen und Kurden in drei Keller der Stadt zurückgezogen haben, um vor dem Bombardement Zuflucht zu finden. Was passiert? Die türkische Armee kreist diese Keller ein und nimmt die Leute nicht fest oder bringt sie in Krankenhäuser, sondern sie schüttet Benzin in diese Keller und zündet das Benzin an, sodass mehr als 150 Menschen bei teilweise lebendigem Leibe verbrennen. Wir haben in diesem Buch auch mit Leyla Imret gesprochen. Sie war damals die Co-Bürgermeisterin dieser Großstadt und sie hat wirklich da Zeugnis davon abgelegt. Sie hat die Telefonanrufe aus diesen Kellern bekommen, sie hat die Schreie gehört. Und momentan wird vor dem Internationalen Strafgerichtshof versucht, einen Prozess wegen Kriegsverbrechen anzuleiern. Aber bin mir gerade nicht sicher, in welchem Stand er ist, ob das überhaupt angenommen wird oder nicht. Aber ich habe jetzt schon lange nichts mehr davon gehört. Das war jetzt genau im Januar 2016, also vor 4 Jahren jetzt, ist das passiert. Hier seht ihr die Altstadt von Diyarbakır. Sur heißt sie. Sur war erst im Sommer 2015 in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Ich war da selber dort öfters in dieser Altstadt, wunderschön. Und wenige Monate später war ein Drittel dieser Altstadt komplett dem Erdboden gleichgemacht. Man sieht es leider nicht so ganz so gut auf diesem Bild. Aber ja, ich glaube, man kann es schon erkennen. Ihr seht hier Nusaybin. Nusaybin liegt direkt an der syrisch- oder innerkurdischen Grenze, ganz wie man will. Gegenüber liegt Kamischlo. Diese Stadt wurde aus der Luft bombardiert von der türkischen Luftwaffe. Auch dort ganze Stadtviertel sind dem Erdboden gleichgemacht worden. Und dieses Bild ist damals in die Geschichte eingegangen, als die türkische Armee auch noch überall türkische Fahnen aufgehängt hatte, um diesen Sieg in Anführungsstrichen zu feiern. Laut der International Crisis Group gab es in diesen Monaten September 2015 bis April, Mai 2016 mehr als 5000 Tote. 300.000 bis 500.000 Menschen waren in dieser Zeit auf der Flucht. Und vielleicht erinnert ihr euch, vor allem weil jetzt eben Merkel gestern wieder da war, das war damals genau die Zeit, als dieser verbrecherische EU-Türkei-Flüchtlingsdeal abgeschlossen worden ist. Also dass die Türkei bis zum heutigen Tage 6 Milliarden Euro dafür bekommen hat, dass sie Türsteher für Europa spielt und damit auch Druckmasse und hat, um die Politik in Europa zu beeinflussen. Ich glaube auch fast, dass es Teil des Deals war, dass man in Europa dazu schweigt, was zum gleichen Zeitpunkt im Osten der Türkei in Nordkurdistan passiert ist. Ja, 500.000 Geflüchtete, 5.000 Tote, das sind so Zahlen, die kann man sich eigentlich gar nicht so wirklich vorstellen, was das individuell für eine Familie, für ein Ehepaar, für ein Kind bedeutet. Deshalb will ich euch drei Einzelschicksale vorstellen, was damals passiert ist und die nur beispielhaft dafür stehen, wie es vielen Menschen ergangen ist. Ihr seht hier die 57-jährige Taibet Inan, war Mutter von 11 Kindern, hat in Silopi gewohnt, auch dort gab es eine Ausgangssperre. Sie geht nach einigen Tagen dieser Ausgangssperre auf die Straße, um zu schauen, ob ihre Familie, ob ihre Nachbarn, nicht Familie, genügend Trinkwasser noch haben. Was passiert? Ein türkischer Scharfschütze schießt sie an, trifft sie in die Schulter und sie fällt schwer verletzt zu Boden. Ein Verwandter, der das damals aus dem Fenster mitbekommen hat, rennt auf die Straße, versucht sie reinzuziehen und wird von dem gleichen türkischen Scharfschützen erschossen. Ein zweiter Verwandter läuft hinaus, versucht sie zu retten und ihm wird beim Versuch der Rettung die Hand abgeschossen. Der Autopsiebericht von Taibet Inan sagt, dass sie noch mehrere Tage dort schwer verletzt auf dem Boden liegend vor sich hin gelitten haben muss, bevor sie an der Schwere ihrer Verletzung gestorben ist. Und erst nach 7 Tagen kann ihr Leichnam geborgen und auch beerdigt werden. Ich weiß diese Details der Geschichte deshalb, weil ich, als ich das Buch in Schorndorf in Baden-Württemberg vorgestellt hatte, im September 2018, im Publikum eine Bekannte von der Familie da saß und die uns das dann im Anschluss so erzählt hat. Hier seht ihr die 10-jährige Jemile Chara aus Cizre. Cizre war wirklich besonders schwer betroffen. Es gab dort 2 Ausgangssperren. Die zweite Ausgangssperre hielt 79 Tage, also fast mehr als 2,5 Monate an. Sie wird erschossen, als sie im Hinterhof ihres Familienhauses spielt. Und da die zweite Ausgangssperre so lange angehalten hat, war die Familie gezwungen, ihren Leichnam über Tage hinweg im Gefrierfach des Hauses zu lagern, bevor sie irgendwann beerdigt werden konnte. Der Vater wurde dann später auch noch wegen Unterstützung für die PKK festgenommen. Drittes und letztes Beispiel, Haji Lokman Birlik aus Şırnak, das ist die erste Stadt, die ich euch gezeigt habe. Er wird im September 2015 in der Innenstadt von der Polizei erschossen. Was passiert daraufhin? Die Polizisten binden seinen Leichnam an die Rückseite eines Polizeipanzers und schleifen ihn über Minuten hinweg durch die Innenstadt als Abschreckung an den Rest der kurdischen Bevölkerung dort. Keiner der Polizisten dort wurde jemals dafür belangt, strafversetzt oder auch nur vom Dienst suspendiert. Im Gegenteil, der Polizeikommandant, der diese Aktion explizit genehmigt hatte, die Funksprüche liegen davon vor, war bei den Parlamentswahlen im 2018 auf der Liste der AKP als Kandidat gestanden. Ja, um gegen diese Politik der Vertreibung und des Krieges und des Todes zu demonstrieren und protestieren, wollen sich am 10. Oktober 2015 in Ankara am Hauptbahnhof zehntausende Menschen versammeln aus der türkischen Linken, Gewerkschaftsbewegung, kurdische Bewegung. Was passiert? 2 Selbstmordattentäter sprengen sich in die Luft und in diesem größten und blutigsten Anschlag in der Geschichte der türkischen Republik sterben mehr als 100 Menschen. Alle diese Selbstmordattentäter oder Bombenleger in Diyarbakır, Suruç, Ankara waren übrigens polizeibekannt und wurden vom türkischen Geheimdienst überwacht. Es wird wahrscheinlich nie offiziell rauskommen, aber es ist meine feste Überzeugung davon, dass der türkische Staat wusste, was sie planen und sie gewähren hat lassen, weil es ja in Anführungsstrichen die Richtigen getroffen hat, und zwar die linke und kurdische Opposition im Land. Wie diese Politik der Vertreibung und auch der Umsiedlung und demografischen Säuberung in Anführungsstrichen schon im Fundament der türkischen Geschichte verankert ist, darum geht es jetzt im zweiten Leseteil. Ihr erinnert euch, wir sind nicht in Kurdistan, sondern wir sind in Duisburg, wir waren dort in einem Biergarten gesessen. Hier ist ein Bild davon, das ist ein harter Schnitt zu dem, was ich gerade erzählt habe. Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich haben wir dort gerade über Rojava gesprochen und deshalb in die Kamera gelächelt. Ismail Küpeli sagt heute nicht mehr Aufstand zu dem, was in den 20er und 30er Jahren dutzendfach passiert ist in der Türkei. Er weiß, dass kurdische Nationalisten den Kopf schütteln könnten. Die Linie der Rebellion, diese wirklich große Linie von Sohak und den Medern über die Zwischenkriegszeit und legendäre Führer wie Mustafa Barzani bis zur PKK-Guerilla in den Bergen und weiter nach Kobane. Einfach futsch. Ich finde das gar nicht schlimm. Die Kurden waren damals keine Nation, die um ihre Unabhängigkeit gekämpft hat, aber sie sind ja trotzdem als soziale Gruppe unterdrückt worden. Du kannst nachweisen, dass es in der türkischen Republik von Anfang an keine Gleichberechtigung gab. Die Kurden waren keine normalen Bürger. Ihre Identität sollte weggewischt werden. Es ging um Ausgrenzung, um Vernichtung. Für die Kurden gab es keinen Grund, sich als Bürger der Türkei zu fühlen. Jonas sitzt da schon woanders mit seinem Dinosaurierbuch. Die Kurden und das Ende des Osmanischen Reichs, das wäre wahrscheinlich selbst dann nichts für ihn gewesen, wenn sein Vater nicht hätte berichten wollen, was er in den Akten über das gelesen hat, was die offiziellen Geschichtsschreiber in der Türkei bis heute genauso Aufstand nennen wie ihre kurdischen Gegenspieler. Ich überspringe jetzt drei Seiten, in denen geht es um den Ersten Weltkrieg, es geht um Sykes-Picot und die Grenzziehung 1916, es geht um die Interessen des Westens, es geht um Öl, Frankreich, Großbritannien, und ich setze am Ende des Ersten Weltkrieges wieder an. Alles Übel beginnt hier. Bei willkürlich gezogenen Grenzen, bei Staaten wie Syrien und dem Irak, die nur zusammengehalten werden können, wenn man Woodrow Wilsons Grundprinzip der Selbstbestimmung ignoriert, bei der Gewöhnung an Bevölkerungsaustausch, Vertreibung, Zwangsumsiedlung. Christliche Türken nach Griechenland, muslimische Griechen in die Türkei. Ob sie wollen oder nicht, manche werden nie die Sprache ihrer neuen Heimat sprechen. Die Kurden will Ankara nicht hinauswerfen. Die Kurden sollen Türken werden. In Duisburg wird Ismail Küpeli gleich emotional. Es nimmt ihn mit, immer noch, was die junge Republik Türkei mit Menschen gemacht hat, die keine Türken waren und auch keine werden wollten. Es ging gar nicht nur um die Kurden, sagt er, es ging um die Idee der Türkei als Nationalstaat. Das Wort Gewalt ist viel zu schwach, um zu beschreiben, wie diese Idee Realität wurde. Ismail Küpeli erzählt von den Jungtürken, ab 1908 an der Macht, durch Bildung aufgestiegen in den Bürokratien und von dem Gedanken beseelt, dass ein türkischer Nationalstaat die beste Medizin ist für das schwächelnde Osmanische Reich. Er erzählt vom Genozid an den Armeniern und von den Versprechen, die muslimische Bevölkerung zu türkisieren. Bei Küpeli führt von da eine direkte Linie zu Mustafa Kemal und seinem Befreiungskrieg zur Vertreibung der Christen. Ein Staat, eine Flagge, eine Sprache, eine Nation. Das ist die Antwort Mustafa Kemals auf den Niedergang des Osmanischen Reichs. Eine Nation von oben zu schaffen, von ihm zu schaffen, damit diese Türkei so bleiben kann, wie sie ist und nicht weiter Region um Region verliert. Eine Nation, die so stark ist wie Frankreich. Ankara soll das Paris der Türkei werden. Eine Zentrale, die bis in den letzten Winkel Ostanatoliens hineinregiert und keine Herren neben sich duldet, auch die Führer der kurdischen Stämme nicht, die im Osmanischen Reich meist machen konnten, was sie wollten. Istanbul war weit, die Kontrolle schwach und die Grenze zu den Persern nicht das, was man heute Grenze nennt. Kein Schlagbaum, keine Wache, nicht einmal ein Pfahl, der Achtung ruft. Für Atatürks Türkei waren die Kurden das größte Hindernis, sagt Ismail Küpeli. Sie waren eindeutig anders und vor allem nicht türkisch. Sie haben andere Sprachen gesprochen und sie waren zu stark, um mit ihnen das Gleiche zu machen wie mit den Armeniern. Wer verstehen will, wie die Türkei auf dieses große Hindernis losgegangen ist, muss beides sehen. Das Trauma, das aus dem Schrumpfen des alten Reichs wächst, und die Angst, die eine Volksgruppe wie die Kurden deshalb allein ob ihrer schieren Größe verbreiten kann. Also kein Nationalbewusstsein zulassen, um keinen Preis, alles verbieten, was nach kurdischer Identität aussieht. Kurdische Namen zum Beispiel und sogar die Pluderhosen, bequem gerade in den Bergen. Mit aller Macht türkifizieren, über die Schulen natürlich, Plätze, Dörfer und Berge umbenennen, die neue Ideologie und die neue Sprache verbreiten, wo immer es geht. Selbst in den Bergen, wie man hier ein bisschen sehen kann, ich zoome mal nochmal ein bisschen näher hin und für die, die kein Türkisch sprechen, übersetze ich das. Der Satz heißt, Glücklich derjenige, der sagt, ich bin ein Türke. Dieser Slogan ziert bis heute jede kurdische Stadt in der Türkei, genau wie sein Urheber Mustafa Kemal in Stein gegossen. Die offizielle Geschichtsschreibung spricht von einer säkularen, modernen Republik und von Aufständen, die es gegen diese Republik gab, von reaktionären islamistischen Kräften, sagt Ismail Küpeli. Es wird ein Kampf konstruiert zwischen der Moderne und der Barbarei, zwischen Demokratie und Zurückgebliebenen. Das beginnt mit dem Sheikh Said-Aufstand 1925, ein paradigmatisches Beispiel, genau wie die Pilotinnen. Eine Frau in einem Kampfflugzeug. Das gibt es zuerst in der Türkei. Sabiha Gökçen, eine Adoptivtochter Atatürks, bombardiert 37 und 38 Kurden in Dersim. Mehr Symbolik geht nicht. Die geballte Moderne zerstört das Herz Ostanatoliens. Als diese Schlacht geschlagen ist, scheint die kurdische Frage gelöst. Es herrscht Friedhofsruhe bis in die späten 60er Jahre, bis kurdische Studenten in Istanbul und Ankara anfangen, mit türkischen Linken auch über ihre eigenen Anliegen zu diskutieren und über den Irak, wo Mustafa Barzani inzwischen eine Autonomie für die Kurden fordert. Noch einmal 10 Jahre weiter und diese Studenten werden zurück in der Heimat sein und dort die PKK gründen. Ismail Küpeli glaubt die Geschichte von den Aufständen nicht. Er kann diese Geschichte nicht mehr glauben, weil er gelesen hat, was dort wirklich passiert ist, was das Militär darüber aufgeschrieben hat. Der Staat hat eine Legitimation gebraucht, um die kurdischen Gebiete säubern zu können, also hat man von einer Rebellion gesprochen und die Soldaten einfach losgeschickt. Ein Aufstand braucht Anführer, ein Aufstand braucht Planung und Organisation, ein Aufstand braucht ein Ziel. Nichts davon hat Ismail Küpeli in den Akten gefunden. Manchmal hat ein Stamm seine Steuern nicht bezahlt, manchmal haben Leute den Militärdienst verweigert oder Vieh gestohlen, manchmal haben sie eine Brücke zerstört. Das war schon das Schlimmste, was damals passiert ist. Die Kurden leben einfach so weiter, wie sie vor der Gründung der Republik gelebt haben. Sie kennen keinen Staat, der Steuern eintreibt, sie kennen ein Reich, das sich raushält aus ihren Angelegenheiten. Sie kennen Stämme, mit denen man verfeindet ist oder verbündet, mit denen man alleine klarkommen muss, so oder so. Ismail Küpeli dreht die Geschichte von den Aufständen deshalb um. Der Staat wollte etwas durchsetzen, auf das sich die Betroffenen nicht eingelassen haben und hat daraus eine Rebellion gemacht. Er hat nicht versucht, das politisch zu lösen oder zu verhandeln. Er schlägt einfach zu. Er setzt ein Zeichen, damit andere gar nicht erst auf den Gedanken kommen, dem Beispiel zu folgen. Seinen Sohn Jonas könnte verstören, was die türkischen Soldaten damals gemacht haben. Es verstört auch Erwachsene. Zuerst sagt man, das ist ein Rebellengebiet. Wir mobilisieren Truppen und kreisen das Gebiet ein. Dann kommt das, was sie Befriedung nennen. Alle Männer erschießen, die Frauen und die Kinder vertreiben. Es gibt auch Fälle, wo Hunderte und Tausende Menschen gleich vor Ort umgebracht werden. Auch die Frauen und die Kinder. Etwas später vielleicht, weil sie sich angeblich geweigert haben zu gehen. Manchmal wird auch einfach bombardiert. Mit Kampfflugzeugen. Nicht viel anders als heute. Hier ein Bild aus Cizre. Die Gebäude zerstört, das Land zerstört, man darf das Gebiet dann viele Jahre nicht betreten. Was das Militär mit den Rebellen macht, soll sich nicht nur herumsprechen bei denen, die vielleicht gerade einen Aufstand planen. Es legitimiert auch, kurdischen Stämmen ihre Waffen wegzunehmen und ihr Vieh, sowie Hunderttausende von Menschen aus ihrer Heimat herauszureißen. Von den Toten ganz zu schweigen. 1925, nach dem Ereignis, das in den Geschichtsbüchern als Sheikh Said-Aufstand steht, beginnt die zweite große Deportationswelle. 1915, noch unter den Jungtürken, waren schon einmal 700.000 Kurden in die Großstädte im Westen geschickt worden, nach Istanbul und Izmir, nach Ankara, Antalya und Konya. Im Gegenzug kamen türkische Einwanderer aus Bulgarien, Albanien und Bosnien nach Kurdistan. Jetzt, 1925, geht es um Eliten, um Kinder und um Frauen. Junge Menschen dorthin bringen, wo sie schneller Türken werden können und in den kurdischen Gebieten verhindern, dass die einheimischen Traditionen weitergetragen werden. Von Müttern, von Stammesführern, von Erziehern. Die Regierung in Ankara nutzt den Sheikh Said-Aufstand für ein Gesetz zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung. Dieser Name ist Programm. Was für Unruhe sorgen könnte, wird ausgeschaltet. Für lange Zeit. Opposition, freie Presse, nieder mit den reaktionären religiösen Kräften, nieder mit all jenen, die sich dem Fortschritt entgegenstellen, zum Beispiel die Rebellen in Kurdistan. Funktioniert hat das nicht, bis heute nicht. In den 60er Jahren belegen Umfragen, dass 3 von 4 Kurden immer noch kein Türkisch können. Kurdisch und Türkisch, da gibt es keine Brücken wie von Rumänisch zu Französisch zu Italienisch oder von Deutsch zu Englisch zu Schwedisch. Wer Kurdisch spricht, muss für Türkisch ganz von vorne anfangen. Selbstverständlich gibt es Fälle, in denen die Schöpfer des neuen Volkes erfolgreich sind. Kurden, die tatsächlich sagen, ich bin Türkin, ich bin Türke. In den großen Städten im Westen des Landes vorzugsweise, dort wo keiner weiß, wo der andere herkommt, wo die schützende und die tadelnde Hand des Stammes nicht mehr hinreichen, wo Aufstieg möglich ist. Und der Rest? Zu groß, schreibt Kardobokani. Ein ganzes Volk könne man nicht einfach schlucken. 3 Millionen Kurden heute allein in Istanbul, dort vor allem auf der asiatischen Seite. 35 bis 40 Millionen insgesamt, davon gut die Hälfte in der Türkei, 10 bis 12 Millionen im Iran, 5,5 im Irak, 4 in Syrien und deutlich mehr als 1 Million in Westeuropa. So viele Menschen sickern nicht einfach weg, sie sind zu sehen, sie sehen sich selbst, zumal der türkische Staat sie dahin schickt, wo die Einheimischen nicht wohnen wollen, an die Ränder der Metropolen. So bleibt auch der soziale Graben, der die Kurden von den Türken trennt. So bleiben Stereotypisierung, Provokation, Einschüchterung. So bleibt das Band, das die Kurden zusammenhält und stärkt es vielleicht sogar noch, obwohl die Kinder in der Schule Türkisch lernen und in der Lage sind, ihre Identität zu verheimlichen. Von der PKK wird zu reden sein in diesem Buch. Für Kardobokani, der seine Dissertation APO gewidmet hat, so nennen viele Kurden schon die kleinen Abdullahs und die Bewegung Öcalan, ist diese Partei neben der Sprache und neben der Diskriminierung im Alltag der wichtigste Grund, warum die Türkei die kurdische Frage bis heute nicht in ihrem Sinne beantworten konnte. Erst die PKK, sagt Bokani, habe es geschafft, aus den Kurden eine Nation zu machen, eine Gruppe von Menschen, die fühlt, dass sie zusammengehört und die das auch zeigt, die eigenen Traditionen wachhält und neu erfindet. Nevros zum Beispiel, das Neujahrsfest, das an den Sieg über den furchtbaren Sohak erinnert. 1991 ist die Feier in Istanbul noch eher klein. 15.000 Menschen mit Öcalan-Plakaten und PKK-Rufen. 2005 über 100.000, obwohl die Polizei alles versucht. 2015 mehr als 1 Million Kurden, die Lieder ihres Volkes singen und nach Freiheit rufen. Nach Freiheit für Abdullah Öcalan. Auf Twitter hat Ismail Küpeli 23.000 Follower. Er wirbt dort für seine Vorträge, kommentiert deutsche Medien und deutsche Politik und meldet, was gerade in der Türkei läuft. Im Osten Anatoliens zum Beispiel. Der Krieg, den der türkische Staat gegen die Kurden führt. Wieder oder immer noch, ganz wie man will. Die Kurden hatten nicht nur mit der Türkei kein Glück. Iran, Irak, Syrien, überall hat der Staat Probleme mit Menschen, die mit ihrem Vieh durch die Gegend ziehen und weder Steuern gewohnt sind noch irgendeinen Militärdienst. Während damals Teheran die Kurden immerhin nicht als Bedrohung sieht, weil ihre Sprache dem Persischen verwandt ist, sind Damaskus und Bagdad gar nicht sehr weit weg von Ankara. Hier wird arabisiert, schikaniert, umgesiedelt, vernichtet. Die Mächtigen der Welt interessieren sich nur so lange für die Kurden, wie es ihnen in den Kram passt. Das war nach dem Ersten Weltkrieg so und hat sich auch deshalb nicht geändert, weil die kurdische Nation erst spät erfunden wurde und heute vor allem von einer Partei propagiert wird, die unter Terrorismusverdacht steht. Parteien, die gibt es natürlich auch in Kurdistan. Eher links wie die PKK, eher in der Mitte oder rechts wie die PUK oder die KDP, die im Norden des Irak um die Macht streiten. Nur was anderswo in einer Parlamentsdebatte gipfelt, in einer Demo, in einem Wahlkampf, wird in Kurdistan schnell blutiger Krieg, schnell Regionalkonflikt, schnell Weltenbrand. Die Religion, der Stamm, der Clan, für einige Kurden zählt das mehr als die Geschichte des Volkes, das von den Medern abstammt oder von den Kindern, die einst dem Drachen entkamen. Man pflegt die Feindschaft, vor allem die untereinander, erst recht, wenn man dafür belohnt wird von einem der Mächtigen nebenan oder in den Hauptstädten des Westens. Man kann über Massoud Barzani schimpfen, von 2005 bis 2017 Präsident der autonomen Region Kurdistan im Nordirak, der mit Ankara paktierte, gegen die PKK, gegen ihre Verbündeten im Norden Syriens. Nur für die Landkarte kann Barzani nichts. Die 4 Teile Kurdistans haben uns die Großmächte vererbt. Wenn du die Geschichte nicht kennst, dann weißt du nicht, was möglich ist, sagt Ismail Küppel in Duisburg. Und wenn die Geschichte nicht aufgearbeitet wird, dann geht es immer weiter. Die HDP hat in ihrem Wahlprogramm verlangt, kommunale Strukturen zu stärken. Selbstverwaltung. Das reicht schon, um ihnen Separatismus vorzuwerfen. Und Separatismus wird gleichgesetzt mit Terrorismus. Die Regierung ist nicht bereit, von der Idee des Zentralstaats wegzukommen, von der Idee der einen türkischen Nation. Das hat gar nicht unbedingt nur mit Erdogan zu tun, sondern mit dem türkischen Nationalismus. Wenn du anfängst, diese Türkei aufzuteilen, und sei es auch nur gedanklich, dann verzichtest du auch auf bestimmte Ansprüche. Wer stellt den Minister? Wer hat das Sagen im Apparat? Der Genozid an den Armeniern wird ja nicht nur aus ideologischen Gründen geleugnet. Das ist auch eine Ressourcenfrage. Das Eigentum der Armenier wurde einfach geraubt. Wem gehört das heute? Jonas sitzt längst wieder mit am Tisch. Das Saurierbuch hat er nicht angeschaut. Papas Geschichten sind viel spannender. Ja, das war der letzte Leseteil. Man hätte jetzt eigentlich auch hier aufhören können und sagen können, okay, wir steigen gleich in die Diskussion ein. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, auch noch über etwas Positives zu sprechen, und das will ich auch noch kurz machen, und zwar über eine konkrete Utopie, so bezeichne ich das, die derzeit versucht wird, im Norden Syriens zu realisieren, unter dem Stichwort Rojava. Ihr kennt es wahrscheinlich. Habt ihr eine Karte? Oh, die sieht man gar nicht gut. Nein, man erkennt aber, rot ist dieses Gebiet, das von Assad und Russland kontrolliert wird. Ihr seht hier dieses Gebiet und mittlerweile auch dieses Gebiet, das von der Türkei oder ihren dschihadistischen Söldnern kontrolliert wird. Und gelb, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ist das Gebiet, das die demokratische Selbstverwaltung kontrolliert und wo auch die Anti-IS-Koalition aktiv war. Ich will euch von einer Reise berichten, die ich dorthin gemacht habe, vor fast 2 Jahren. Ich bin da hingefahren, um für meine Dissertation zu forschen. Ich beschäftige mich mit dem kurdischen Mediensystem, also kurdischer Journalismus und so. Bin aber natürlich auch hingefahren, um mir politisch anzuschauen, was dort so geht. Bevor ich jetzt euch ein paar Bilder aus dieser Reise zeige, will ich nur drei Sätze sagen zu dem, was dort theoretisch passiert, auf was diese seit Juli 2012 stattfindende fortschrittliche gesellschaftliche Umgestaltung, auf was die basiert. Das sind 3 Säulen, ganz kurz. Die erste Säule, das kann man auch nicht gut lesen, aber macht nichts. Die erste Säule ist eine neue Form von Demokratie, eine Art Rätedemokratie. Ich habe gesehen, dass da vorne eine Broschüre ausliegt zum Thema 100 Jahre Räterepublik in Deutschland. Man kann sich das so ähnlich vorstellen, also dass die Kommunen, es kann ein Dorf sein, es können 30 bis 150 Haushalte sein, die werden beraten von 8 Kommissionen, die auch aus der Gegend gebildet werden, dass die wichtigen Entscheidungen treffen und das dann von unten nach oben weitergegeben wird. Also eine neue Form von Demokratie als erste Säule dieser gesellschaftlichen Umgestaltung. Die zweite Säule ist die Befreiung der Frau aus 5000 Jahre Patriarchat, dass Frauen eigentlich bisher immer nur die Aufgabe hatten, Kinder zu erziehen, die Küche zu machen, zu putzen und zu kochen und so weiter. Und das soll überwunden werden. Das ist die zweite Säule, die Befreiung der Frau. Die dritte Säule ist ein ökologisches Paradigma, das davon ausgeht, dass nur wenn man es schafft, die Erde so zu erhalten, dass dort auch noch Menschen nach wie vor drauf leben können, dass es sich dann überhaupt erst lohnt, für eine gesellschaftliche Revolution einzutreten. Wenn man das zusammenfassen will, kann man das mit den zwei Worten demokratischer Konföderalismus machen, also eine Form des Zusammenlebens jenseits von Nationalismus und Zentralstaat. Ich will euch jetzt ein paar Bilder zeigen, einfach von meiner Reise. Ich bin da im März angekommen, als der Angriffskrieg gegen Afrin gelaufen ist. Da gab es ganz viele Demonstrationen hier in Kamischlo, und diese Demonstrationen waren alle von Frauen geführt und geleitet, was schon ihre Wichtigkeit im politischen Leben gezeigt hat. Auch im Berufsleben gibt es immer mehr Räume, in denen Frauen sich entfalten können. Hier ein Bild von meiner Diss aus meiner Forschung, das ist das Redaktionsbüro von Ronahi TV, einem sehr großen Nachrichtensender. Und dieser Sender wird geleitet von einer Frau. Auch Sicherheitsstrukturen sind immer weiblich, immer mehr weiblich. Zum Beispiel hier Asayish sind Sicherheitsstrukturen, die in der Stadt für Ordnung sorgen, wo Frauen auch ganz eine aktive Rolle einnehmen. Letztes Bild zum Thema Frauen. Ich hatte die Ehre, am 21. März 2018 in Kobane sein zu dürfen. An der Nevros-Feier habe ich dort teilgenommen mit den journalistischen Strukturen dort. Und das ist ein Gruppenfoto von allen weiblichen Journalistinnen, die dieses große Ereignis in die Welt berichtet haben. Ich glaube, dieses Foto steht schon auch für sich selbst in einem gewissen Sinne. Das Ganze ist natürlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin auch in Raqqa gewesen, wenige Wochen und Monate, nachdem diese Stadt vom IS befreit war. Und die Zerstörung war wirklich unglaublich. Ihr seht hier das ehemalige Rathaus der Stadt. Die ganze Stadt sah damals so aus. Natürlich jetzt, 2 Jahre später, ist sie mehr aufgebaut. Aber trotzdem hat mich das damals wirklich umgehauen, weil ich da erst verstanden habe, was Krieg ist. Aber gleichzeitig gab es in dieser Stadt auch Zeichen des Lebens und Zeichen des Wiederaufbaus. Zum Beispiel hier dieser Mann, der in diesem völlig zerstörten Haus ein Bekleidungsgeschäft wieder eröffnet hat und versucht hat, Klamotten an Männer und Frauen zu verkaufen. Auch politisch und gab es Projekte, zum Beispiel hier ein Jugendradiosender in der Nähe von Raqqa, wo 3 arabische Frauen und 4 arabische Männer Jugendradio gemacht haben, Sendungen produziert haben. Das war sehr, sehr motivierend, das zu sehen, dass es das so kurz nach dem Krieg dort schon wieder gibt. Dann bin ich, wie gesagt, weitergefahren nach Kobane. Ihr erinnert euch, auch jetzt, heute vor ungefähr 5 Jahren, als die Stadt vom IS befreit worden ist, war sie komplett zerstört. Mittlerweile ist sie wirklich wieder komplett aufgebaut und eine der schönsten Städte in der Region, würde ich sagen, weil der Aufbau recht planvoll für die dortigen Verhältnisse planvoll vonstatten gegangen ist und das wirklich sehr, sehr schön zu sehen ist. Es gibt dort auch viele ökologische Projekte. Hier ist ein Bild aus der internationalistischen Kommune von Rojava in Derik im Osten Rojavas. Die haben eine Kampagne, wahrscheinlich wurde die in Gießen auch schon vorgestellt, Make Rojava Green Again, wo es darum geht, Geld zu sammeln für Bäume, damit man die Bäume dort anpflanzen kann, weil diese Region sehr trocken ist und der Wind den Boden wegträgt und es zu einer Bodenerosion kommt und deshalb Bäume sehr, sehr wichtig sind, damit auch die Menschen dort weiterhin bleiben können. Das Ganze ist keine kurdisch-nationalistische Revolution, sondern eine multiethnische, multikonfessionale. Das war ein JPG-Kämpfer, der mich von der Grenze abgeholt hatte. Und das war ein Christ, man sieht hier so ein bisschen das Kreuz hängen, also der gesagt hat, er beteiligt sich als Christ an diesen Strukturen, an diesen neuen Strukturen und man sieht auch wirklich sehr, sehr viele Kirchen, wenn man in dieser Gegend unterwegs ist. Das Ganze ist natürlich nicht widerspruchsfrei, also das ist jetzt keine perfekte Revolution, sondern jede gesellschaftliche Umgestaltung hat viele Widersprüche. Und das ist zum Beispiel einer, wenn man durch Kamischlo läuft, das wird wahrscheinlich jetzt noch, also noch mehr sein, aber sieht man an manchen Stadtteilen Bilder von Assad und da unten standen dann auch Soldaten, die noch dem Regime treu waren. Der Widerspruch ist der, dass wenn man über die Straße gelaufen ist, 50 Meter weiter, man plötzlich unter diesen Bildern gestanden ist. Und das hat halt gezeigt, dass manche Stadtteile nach wie vor bis heute unter Kontrolle des Assad-Regimes waren. Es hatte taktische Gründe, die auch mit Aleppo zusammenhängen, weil in Aleppo die Kurden auch ein paar Stadtteile kontrollieren und man sich so den Deal gemacht hat, okay, ihr dürft hier ein paar Stadtteile kontrollieren und wir kontrollieren in Aleppo ein paar Stadtteile. So, der normale Vortragsteil wäre jetzt eigentlich zu Ende, genau 1 Stunde. Ich will aber noch, gebt mir noch 7 Minuten oder 8 Minuten, um über die aktuelle Situation zu reden, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, auch vielleicht auch deshalb sind heute relativ viele Leute da, weil ich würde sagen, wie jedes gesellschaftliche Projekt in den letzten 150 Jahren, das versucht hat, aus dem Kapitalismus auszubrechen, sei es die Pariser Kommune 1870-71, sei es die sowjetische Revolution 1917, sei es die zweite Spanische Republik 1936 oder auch 1973 Allende in Chile. Also bei all diesen Projekten, die sind extremen Druck ausgesetzt gewesen und extremen Angriffen von außen. Und eigentliche Kräfte, die sie als Gegner gegenüberstehen, waren sich immer daran einig, zumindest diese Projekte dem Erdboden gleich zu machen. Und ich glaube, diese gleichen Angriffe erleben wir auch gegen Rojava, das wie gesagt eine Art konkrete Utopie darstellt. Und spätestens eben seit dem 9. Oktober letzten Jahres, als die Türkei mit Zustimmung der USA, aber auch mit Gewährenlassen der russischen Seite diese Gebiete angegriffen hat in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Ich will nur noch mal kurz daran erinnern, wer denn da eigentlich angegriffen worden ist. Es waren auch die Kräfte, die den IS besiegt haben und damit eigentlich auch unsere Freiheit und vor allem die Freiheit der Frauen verteidigt haben. Am 23. März 2019 haben sie erst den Sieg verkündet, die SDF, YPG, YPG, wo ist eigentlich die Fahne? Die Fahne hat mich nicht aufgeregt, aber naja, hier stört es ja eh niemanden. Genau. Diese Kräfte, die jetzt, und ich habe dieses Bild, finde ich unglaublich krass, auch wenn man es wirklich nicht so gut sehen kann, das ist eines der Lager, das Al-Hol-Camp, in dem, aktueller Stand diese Woche habe ich es gelesen, 66.000 IS-Familienangehörige und teilweise auch Kämpfer untergebracht sind. Und das ist nur eines von 4 bis 5 solcher Lager. Hinzu kommen mehrere Gefängnisse, in denen insgesamt 12.000 IS-Kämpfer einsetzen und von den Kurden noch zusätzlich verpflegt und bewacht werden müssen. Und genau diese Kräfte werden, nachdem Trump grünes Licht dafür gegeben hat, wurden seit dem 9. Oktober 2019 angegriffen. Wurden es eigentlich falsch werden. Gestern gab es wieder heftige Angriffe auf die Stadt Tel Temer. Das ist eine eine christliche Stadt. Darüber hat aber niemand berichtet, sondern nur eigentlich kurdische Quellen. Um was geht es genau? Es geht bisher darum, dieses Gebiet hier zu erobern. Das sind zwei, also hier Kobane, das ist zur Orientierung, hier ist Kobane, da ist Kamischlo. Es sind zwei wichtige Städte in diesem Gebiet, das die Türkei erobern konnte. Einmal Girespi und einmal Serekanir. Das ist ungefähr 120 Kilometer lang und 30 Kilometer tief. Darum geht es. Es geht darum, dieses Gebiet ethnisch zu säubern, was der Türkei bisher auch gelungen ist. Es sind 300.000 Menschen auf der Flucht und es geht darum, arabische Geflüchtete, die aus ganz anderen Teilen Syriens kommen, aus Ghouta, Damaskus und so weiter, dort anzusiedeln und wie ich ganz am Anfang gesagt habe, mit Genehmigung und wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch mit Geldern der Europäischen Union. Unglaublich, aber leider wahrscheinlich war. Ich habe gesagt, es sind 300.000 Menschen auf der Flucht, nach wie vor immer noch. Es gab mehr als 500 getötete Zivilisten. Vor wem sind die Leute abgehauen? Natürlich vor der türkischen Armee, aber auch vor dschihadistischen Kräften wie diesen hier. Also vor allem viele frühere Al-Qaida-Kämpfer und vor allem auch viele frühere IS-Kämpfer, die sich einfach den IS-Badge abgerissen haben und irgendeinen anderen, jetzt SNA, syrische Nationalarmee oder so weiter, da drauf geklebt haben und die von der Ideologie aber sich nicht unterscheiden in dem, was der IS gemacht hat. Die Türkei hat diesen Angriff als euphemistisch, als Operation Friedensquelle bezeichnet. Ich würde ihn eher als Operation zur Wiederbelebung des IS bezeichnen, weil in den ersten Tagen dieses Angriffs, 9., 10., 11., 12. Oktober, die Türkei ganz explizit die Eingänge von Gefängnissen bombardiert hat, in denen IS-Kämpfer untergebracht waren und auch die Eingänge von Flüchtlingslagern, in denen IS-Familien eingesperrt waren, bombardiert haben. Hier seht ihr Ain Issa, ich war selber in diesem Camp ein Jahr davor oder eineinhalb Jahre davor. Da sind an einem Tag 800 Leute entkommen, die IS-Verbindungen hatten. Die sind dann auch mittlerweile auf türkisches Gebiet geflüchtet. Ja, ich kann euch noch eine Anekdote zu erzählen, das mache ich aber dann in der Diskussionsrunde, weil was da passiert ist, ist eigentlich wirklich unglaublich. Ich habe ja schon gesagt, wer dafür Verantwortung trägt, natürlich die Türkei, aber auch die USA, die Truppen von der Grenze zurückgezogen haben, sich nicht ganz zurückgezogen haben, sondern jetzt um die Ölquellen herum stationiert sind, aber auch die Russen, die aufgrund des Konfliktes, also die USA und Russland sozusagen kämpfen um die Gunst der Türkei, weil beide sie in ihrem Sicherheitssystem behalten wollen oder eingliedern wollen und deshalb der Türkei einen gewissen Handlungsspielraum gibt. Deutschland ist natürlich wie immer ein mieses Stück Scheiße. Vor allem nach Merkel gestern will ich, also ich mag diesen Begriff eigentlich nicht so gern, aber mittlerweile nervt es mich wirklich. in der Öffentlichkeit wurde gesagt, wir machen jetzt Sanktionen und es gibt keine Waffenlieferungen mehr und so. Das hat überhaupt keine Auswirkungen gehabt, weil die Waffenbestände der Türkei unglaublich voll waren aufgrund deutscher Patente, die verkauft worden sind und die es jetzt selber produzieren können. Aber passiert ist 0,0 und ich glaube, immerhin war Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion der CDU, ehrlich genug, um zu sagen, Sanktionen gegen die Türkei, ein NATO-Partner, wären kontraproduktiv. Wir brauchen eine stabile und starke Türkei an der Südostflanke der NATO. Und genau das Gleiche haben wir gestern erlebt mit dem Besuch von Merkel in Ankara. Und es wundert auch nicht, dass wir auch wieder in diesem Oktoberkrieg deutsche Leopardpanzer bei einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gesehen haben. Ich glaube, aber auf der anderen Seite hat dieser Angriffskrieg auch etwas anderes zutage gebracht und zwar gezeigt, wie groß die Solidarität für Rojava weltweit ist. Also es gab ja überall Demonstrationen, wahrscheinlich in Gießen auch, die, also in München waren die wirklich sehr, sehr gut besucht. Ich weiß nicht, wie es hier war. Das ist ein Bild aus Frankfurt. Es gab ganz viele Aktionen, die auch die deutsche Kumpanei deutlich gemacht haben. Hier in Augsburg vor Renk. Renk stellt Teile für Panzermotoren her, die in der Türkei zum Einsatz kommen. Gregor Gysi hat sich auch solidarisch erklärt mit den JPG, der sich normalerweise bei solchen Sachen eher bedeckt hält. Aber da hatten wir ihn abgefangen und er hatte schon ein Glas Wein getrunken. Und dann, dann konnte er nicht Nein sagen. Links ist der Genosse, ist Vorsitzende von der Rifondazione Comunista, der KP in Italien. Ich glaube auch die Fridays for Futures Bewegung in vielen Städten, ich habe gelesen, in 40 Städten gab es von Fridays for Futures Solidaritätsaktionen mit der ökologischen Revolution in Nordsyrien, also wirklich, was auch nochmal diese Konvergenz und dieses Zusammenarbeiten von verschiedenen Bewegungen gezeigt hat. Selbst in Rio de Janeiro hat eine Gruppe von Leuten unter diesem Jesus-Typen protestiert. Ich finde, das hat einfach viel gezeigt. Und das ist vielleicht auch ganz aktuell, dieses Bild. St. Pauli hatte sich auch auf einem Spiel, also die Fans hatten sich solidarisch erklärt und sollten eigentlich wegen diesem Transparent, hier Rise Up for Rojava, eine Strafe von 4.000 Euro zahlen. Aber der DFB hat gestern entschieden, dass diese Strafe nicht ausgesprochen wird und St. Pauli hat gesagt, sie spenden freiwillig irgendwo was an Ärzte ohne Grenzen, also auch eine gute Organisation. Ich glaube, all diese weltweite Bewegung, diese 10.000 von Menschen, die auf der Straße waren, haben deutlich gemacht, dass die Menschen in Rojava nicht alleine sind, sondern ein Angriff auf Rojava eigentlich auch ein Angriff auf uns alle ist und deshalb ist ganz wichtig ist zu sagen, dass wir alle Rojava sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.